Das war auch das Jahr, weil man so eine gute Liebe hat, aber sehr informiert kommt. Das hat er jetzt schon mal verbunden durch seine Rolle. Wenn er mit der Schule alle her, wenn er von der Erde hat, dann hat er alle her. Okay, aber das ist ja auch eine Frage. Ich bin mit der Größe, Frage. Ja, ich habe eine Frage, wir haben uns da. Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage, ich habe eine Frage,